Die Reformierten bleiben vom Religionsfrieden ausgeschlossen. Die seit 1552 eingezogenen Kirchengüter müssen den Geschädigten zurückgegeben werden. Restitutionskommissionen mit militärischer Assistenz aus Wallensteins und Tillys Heer werden gebildet. Es ist ein Vernichtungsschlag gegen die Protestanten. Und bei der fanatischen Denkungsweise Ferdinands ist zu befürchten, dass diesem Schritt bald ein zweiter, zielend auf die Auslöschung des Protestantismus überhaupt, folgen wird. Schon jetzt sind in den beiden sächsischen Kreisen allein 120 Stifte und Abteien, darunter Magdeburg, Halberstadt, Minden und Hildesheim, betroffen. Noch sind die brandenburgischen, pommerschen und kursächsischen Lande ausgeschlossen, aber auf wie lange? Überall besteht nun unter den Evangelischen die Unsicherheit des Besitzes, da man fast überall die Verhältnisse hinter das Jahr 1552 zurückdeuten kann. Die neu ihren Einzug haltenden Klöster und Stifte aber beginnen allenthalben mit der Rekatholisierung. Des Kaisers Sohn Leopold Wilhelm erhält jetzt Halberstadt, Bremen und Osnabrück und soll auch Magdeburg bekommen. Durch dieses Restitutionsedikt weicht der eben erst mühsam zustande gekommene Friede neuen Verwicklungen und die Evangelischen finden sich in dieser Stunde der Not nach langem Hader endlich in Annaberg und in Leipzig zu einem Bund zusammen. In dieser Lage, da sich der König Gustav Adolf von Schweden auf den Weg macht, als Kämpfer für den deutschen Protestantismus und zur Ausbreitung seiner Macht auf deutschem Boden Fuß zu fassen, willigt der Kaiser in seine eigene Entwaffnung, indem er den Friedländer entlässt und einen Teil seines Heeres abrüstet. Aus dem Restitutionsedikt erwächst auch eine Eifersucht der Liga gegen den zu stark um sich greifenden Kaiser. Der Zusammenschluss der Evangelischen lässt sie besorgt auf einen Ausgleich drängen. Auf den Kurfürstentag von Regensburg, wo die evangelischen Fürsten nur durch Gesandte vertreten sind, auf dem kennzeichnenderweise auch bereits ein französischer Gesandter und als Privatmann der Pater Josef, der Vertraute des Kardinals Richelieu, anwesend sind, bringt die Liga scharfe Beschwerden gegen Wallenstein vor, dessen Entlassung zugleich mit der Abrüstung seines Heeres sie fordern. Der Herzog von Bayern ist auf diesem Reichstag das Werkzeug der Franzosen. Maximilian hat von seinem kaiserlichen Vetter für seine Hilfe reiche Belohnung erhalten, aber des Dankes vergessend, arbeitet er nun gegen die große Macht des Habsburgers. Darum muss Wallenstein fallen. Ferdinand liefert den völligen Beweis seiner Unfähigkeit, indem er auf die Vorstellungen der Ligafürsten den Mann preisgibt, der ihm aus dem Nichts heraus eine gewaltige Heeresmacht geschaffen und ohne Spesen erhalten hat. Der Kaiser verspricht, sein Heer auf 40.000 Mann zu verringern und den Oberbefehl darüber Tilly zu übertragen. Ohne die Kurfürsten zu fragen, soll kein Krieg mehr beschlossen werden. Als Ferdinand nach all diesen Zugeständnissen nun die Wahl seines Sohnes fordert, wird er auf die Zukunft vertröstet. Auch in Mantuaner Erbfolgestreit erhält er keine Unterstützung. In Mantua hat der Kaiser nach dem Tode des Gonzaga 1627 als Reichslehnsherr entgegen den französischen Wünschen, die sich für einen Karl von Nevers einsetzten, den Herzog von Guastalla belehnt. Da Ferdinand bei den Kurfürsten keine Unterstützung findet, muss er schließlich im Frieden von Chirasco nachgeben. Die Franzosen, die in Regensburg sehr ungeniert auftraten, schließen durch Vermittlung des päpstlichen Nuntius Bagni im Mai 1631 in Fontainebleau mit Maximilian ein Verteidigungsbündnis ab. Eben da der Kaiser zu Regensburg seine große Machtstellung aufgab, landeten am 26. Juni 1630 die Schweden unter Gustav Adolf in Deutschland. Wallenstein aber in seinem Hauptquartier Memmingen, er war wegen des zu gewärtigenden italienischen Feldzuges auf dem Wege nach Süden, von der Absetzung verständigt, kehrt scheinbar gleichgültig in ein wahrhaft fürstliches Privatleben zurück. Der Schwedenkönig Gustav Adolf von 1611 bis 1632, durch eine katholische Nebenlinie seines Hauses in Polen ständig mit dem Verlust seiner Krone und mit der Gegenreformation in Schweden bedroht, erblickt in den Habsburgern, die den Polen stützen, seine gefährlichen Gegner. Bisher hat er nur gegen Polen Krieg geführt, wobei er Livland und Riga, endlich 1626 auch das Weichseldelta mit Danzig in seinen Besitz gebracht. Nach Wallensteins Angriff auf Stralsund mit dem ihm früher feindlichen Dänen verbündet, ist er schon zum Eingreifen in den deutschen Krieg bereit, wird aber noch einmal in polnische Kämpfe verwickelt, bis die Franzosen, um ihn für den deutschen Krieg freizumachen, einen Waffenstillstand am 16. September 1629 vermitteln. Gustav Adolf darf hoffen, zumindest alle die deutschen Fürsten um sich zu scharen, die nur vor einem Sieg seiner Waffen ihre Wiederherstellung erwarten können. Ein eifriger Protestant fühlt er sich als Streiter für die reine, nun vom Untergang bedrohte Lehre. Nur so ist es möglich, dass der Löwe aus Mitternacht, der als Eroberer auf deutscher Erde erscheint, um an den Gestaden der Ostsee Fuß zu fassen und sicher die Hoffnung hegt, später sogar die Kaiserkrone zu erwerben, von den Protestanten als Befreier begrüßt werden kann. Gewiss wirkt die alte deutsche Schwäche mit, von den Fremden das Große, Selbstlose zu erwarten, aber der Schwedenkönig war auch ein Mann, für den man sich begeistern konnte. Dabei ist er Heerführer schon von Jünglingstagen her und ein Politiker, der Ziele zurückzuhalten weiß, bis die Stunde der Erfüllung gekommen, der größte Mann, den Schweden hervorgebracht hat. Bei längerem Leben hätte er der Freiheit der deutschen Nation gefährlich werden können. So aber hat ihn sein früher Heldentod davor bewahrt, im Urteil der Deutschen seiner Zeit den Namen des uneigennützigen Glaubenshelden einzubüßen. Der Schwede landet mit 40.000 Mann. Das ist viel, wenn wir bedenken, dass Schweden mit Finnland und den Ostseeprovinzen damals nur 1,5 Millionen Einwohner zählt, also halb so viel wie Böhmen. Die Schweden haben eine bessere Muskete und eine beweglichere Artillerie, auch in ihrer Brigadeaufstellung eine größere Beweglichkeit als das kaiserliche Heer. Zunächst finden sie in Deutschland wegen der Furcht vor Tilly nur wenige Helfer. Sachsen und Brandenburg halten sich fern. Tilly belagert eben Magdeburg, wohin sich Christian Wilhelm, der ehemalige Administrator, geworfen, dem der Schwedenkönig seinen Hofmarschall Dietrich von Falkenberg zur Leitung der Verteidigung beigegeben hat. Gustav Adolf, der inzwischen Pommerns Herr geworden ist und die kaiserlichen Stellungen erstürmt hat, will 1631 im Rücken gedeckt durch einen mit Boguslav dem 14. von Pommern abgeschlossenen Vertrag gegen Magdeburg vorstoßen. Bevor er daran denken kann, die Festung zu befreien, zwingt der Druck seiner militärischen Kraft den Kurfürsten von Brandenburg zur Einräumung der Spree- und Havelübergänge sowie von Küstrin und Spandau. Dann wendet sich der König gegen Schlesien. Tilly aber, vereinigt mit Pappenheim, verstärkt den Angriff auf die eingeschlossene Stadt. Als die Belagerer ein Erlärmen der Widerstandskraft merken, ordnet der Feldherr am 10. Mai auf Pappenheims Vorschlag den Sturm auf die Festung an, der, einsetzend um 7 Uhr früh, bei der in der Stadt herrschenden Entmutigung gelingt. Falkenberg fällt, die Söldner der Liga führen in der eroberten, in Flammen aufgehenden Stadt eine grauenvolle Plünderung durch. Nur der Dom, wohin sich die Überlebenden retten, die Liebfrauenkirche und einige armselige Fischerhäuser bleiben übrig. Tilly, unschuldig an der Katastrophe, sieht sich durch die Einäscherung der festen Stadt einer Operationsbasis beraubt, während das protestantische Deutschland eine ungeheure Erbitterung ergreift.